Indessen ist durch die religiöse Erregung jene Bewegung ausgelöst worden, die sich schon im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts als ein unheimliches Wetterleuchten angekündigt hat, jetzt aber als ein entsetzliches Gewitter über dem Himmel von Mittel- und Süddeutschland steht. Die Bauern erheben sich. Der Aufruhr erfolgt zunächst in dem völlig zerstückelten, von zahlreichen kleinen und kleinsten Territorien durchsetzten Schwaben und Franken. Eine alte Wunde der deutschen Geschichte, die Zertrümmerung seiner Südwestflanke, die noch aus den Kämpfen der Stauferzeit und aus dem Interregnum herstammt, bricht plötzlich auf. Alle die kleinen Herren hier haben, um sich behaupten zu können, auf ihre Untertanen, die Bauern voran, aber auch auf die Städter, Last auf Last gehäuft, in den kleinen Territorien oft in zügellosem Übermut. Die Grundherren nehmen den Bauern allmählich die gemeine Mark, das Wald und das Jagdrecht. Die Fürsten kümmern sich nicht um die Flurschäden, die durch ihre Jagden den Bauern erwachsen, aber wehe dem Landmann, wenn er mit einer Waffe in den Wäldern getroffen wird. Der Herzog Ulrich von Württemberg droht den Bauern, die er dabei ertappt, mit der Strafe der Blendung. Verarmte städtische Kreise sympathisieren mit der wachsenden Gereiztheit der Bauern. Besonders schwer werden die geistlichen Zehnten empfunden. Verhasst ist zumeist auch der ritterliche Grundherr, der selbst in wirtschaftlichen Nöten mit den Fürsten und vornehmen Städtern wetteifern will und die Mittel dazu aus seinen Untertanen herausschindet. Der Funke der religiösen Begeisterung aber bringt die sozialen Brände zum Auflodern. Die Bauern missverstehen die Lehre von der Freiheit eines Christenmenschen, die ja auch durch die umherziehenden Prediger oft falsch ausgedeutet wird. Durch das allgemeine Priestertum hofft man, die ausbeutende Kirche loszuwerden. Wie muss der Bauer seine harten Fäuste ballen, bereit, nun all das abzuschütteln und zu vergelten, was so lange auf ihm gelastet hat? Dass eine solche Erhebung von gedrückten und so lange angesammelten Hass zu schwerer Gewalttat führen muss, wenn sich kein Lenker findet, nach dem ersten Strafgericht die aufstehenden Massen von sinnlosen Taumeln der Rache zu befreien und in eiserner Disziplin auf die Erringung möglicher Ziele zu lenken, ist klar. Zuerst geht es in der badischen Grafschaft Stühlingen los. Hans von Bulgenbach gründet in Landshut die evangelische Brüderschaft. Bald sind der Klettgau, der Thurgau, dann auch der Hegau mitgerissen. Im Februar 1525 stehen die Allgäuer gegen den Bischof von Augsburg auf. Sendlinge und Flugzettel verbreiten die Erhebung in dem zerrissenen Gebiet mit reißender Geschwindigkeit. Städte wie Memmingen und Kempten schließen sich an. Die Bauern verjagen den habsburgischen Statthalter in Stuttgart, der hier seit der Vertreibung des Herzogs sitzt. Bald sind auch das östliche Schwaben, das Elsass und der Breisgau im Aufstand. An den Klöstern kühlt sich der lang gespeicherte Zorn. So gehen St. Blasien, Maßmünster und Lorch in Flammen auf. Am 2. Mai 1525 wird auch die alte Hohenstaufenburg zerstört. Eine Stätte deutschen Weltruhmes versinkt. Der Aufstand hat ein Programm, die 12 Artikel. In diesen wird freie Wahl der Pfarrer durch die Gemeinden und Predigt eines unverfälschten Evangeliums gefordert. Die Zehnten mit Ausnahme des großen Zehnten, den die Bauern mit Rücksicht auf die Bibel beibehalten, sollen abgeschafft werden, ebenso die Leibeigenschaft. Sie fordern freie Jagd und freien Fischfang, freie Nutzung des Waldes mit Ausnahme dessen, was die weltlichen und geistlichen Herren durch Kauf erworben haben. Die willkürlich gesteigerten Fronden sollen verschwinden. Lasten nur nach dem Herkommen, Dienste nur in Zeiten, die den Bauern passen. Herrendienst gegen angemessene Bezahlung, Milderung der Pachtzinsen, Aufhebung unangemessener Geldstrafen. Wiederherstellung der gemeinen Mark, Aufhebung des Todfalles, das ist die Auslieferung des Besthauptes beim Tod des Hofbesitzers. Der 12. Artikel aber erklärt die Bereitwilligkeit, jede der 11 Forderungen aufzugeben, wenn sie der Heiligen Schrift widerspreche. Den Verfasser dieser Forderungen kennen wir nicht. Der maßvoll gehaltene Inhalt hätte Verhandlungen möglich machen können, doch fehlt der maßgebende Führer der Bauern. Manche Grundherren haben die Forderungen angenommen, andere, auch mächtigere unter ihnen, neigten dazu. Auch Ritter schließen sich der Bewegung an. Florian Geier tritt an die Spitze des Schwarzen Haufens, Götz von Berlichingen übernimmt die Führung im Odenwald, wo Georg Metzler den Hellen Haufen oder das evangelische Heer gesammelt hat. Auch Wendelin Hippler ist bei diesem. Aber ehe Berlichingen die Führung übernimmt, sind schwere Gewalttaten geschehen. Das Benediktinerkloster Schöntal an der Jagst wurde niedergebrannt und am 16. April haben die Bauern Weinsberg und die Burg Weibertreu genommen und den Grafen Helfenstein mit über 20 Edelleute am dritten Ostertag Spießruten laufen lassen. Trotzdem treten Städte wie Heilbronn und Wimpfen mit ihrem Geschütz den Bauern bei, auch zahlreiche Edelleute. Berlichingen erobert die Stadt Würzburg, wo sich die Bürger anschließen. Aber der Marienberg, der die Stadt überragt, wird unter der Führung des Sebastian von Rotenhahn von den Bischöflichen behauptet. Eine Zeit lang zuckt aus dem Morden und Plündern eine große Idee auf. Reichsreform auf dem Boden der 12 Artikel, Reichsparlament und Reichsregierung in Heilbronn, Steuern nur noch für den Kaiser, in ganz Deutschland eine Münze, ein Maß, ein Gewicht, deutsches Recht anstelle des römischen, das Reichskammergericht Obergericht für alle Stände, Einziehung der Kirchengüter zum gemeinen Nutzen, Ende des Wuchers der großen Handelshäuser, unerschütterlicher Landfrieden in Deutschland. Dieser großartige Entwurf soll aus der Feder von Wendelin Hippler stammen. Mit einem Schlag wäre so die im Sand verlaufene Reichsreform wieder aufgelebt im Sinne der Aufrichtung einer starken kaiserlichen Gewalt. Bürger und Bauern hätten sich auf diesem Boden erst richtig einwurzeln können und auch für den Reichsritterstand hätte sich ein Weg gefunden, ihn aus seinen sinnlosen Raufhändeln zu lösen und in das Gefüge der Nation einzugliedern. Aber wo war damals, wo in Mord und Brand und Plünderung, in Rache und Gegenrache die kluge Erwägung schweigt, die Autorität, diese Gedanken auch durchzusetzen? Außerhalb des wilden Streites stehen zwei Männer, berufen einzugreifen. Der eine das Oberhaupt des Reiches, der andere unbedingte Autorität für unheimlich viele Deutsche seiner Zeit.